Erloschenes Feuer verbreitet kein wärmendes Licht. Vertrocknete Quellen erquicken den Durstigen nicht. Zerbrochene Krüge sind so nütz, sie bleiben stets leer. Gestorbene singen uns atmen und lieben nicht mehr. Zerbrochene Krüge sind so nütz, sie bleiben stets leer. Gestorbene singen uns atmen und lieben nicht mehr. Vielleicht bist du auch die erloschene Glut in der Nacht. Bis jetzt hast du niemanden glückliche Wärme gebracht. Vielleicht bist du eine vertrocknete Quelle im Land. Verdurstene haben vergeblich an dich sich gewandt. Vielleicht bist du eine vertrocknete Quelle im Land. Verdurstene haben vergeblich an dich sich gewandt. Du bist doch berufen als Fackel der göttlichen Lieb. So sei keine rauchende Kuhle, nein, brenne und leb. Inmitten von Dunkel und Zins brenn als Feuer stets hell. In drückender Hitze des Tags sei ein sprudelnder Quell. Inmitten von Dunkel und Zins brenn als Feuer stets hell. In drückender Hitze des Tags sei ein sprudelnder Quell. So strebt nach Vollkommenheit, halt dein Gewissen stets rein. So wirst du ein Abbild des Heilands für andere sein. Erweise allein deinem Heiland den Dank und die Ehre, damit Jesu Name für alle in dir lesbar wär. Erweise allein deinem Heiland den Dank und die Ehre, damit Jesu Name für alle in dir lesbar wär.